Kundgabe 6607. Empfangen durch Bertha Dodde am 27.07.1956. Bekennen vor der Welt. Vertretet ihr mich vor der Welt, so will ich euch vor meinem Vater bekennen. Diese Worte sprach ich als Mensch, Jesus, zu meinen Jüngern und somit also zu allen Menschen, weil alle meine Worte der ganzen Menschheit galten, weil alle meine Worte zu der göttlichen Liebelehre gehörten, die ich verkündet wissen wollte unter allen Völkern. Und gerade diese Worte sind ungewöhnlich zu bewerten, denn sie legen euch Menschen eine Verpflichtung auf. Nicht nur selbst sollet ihr an mich glauben, sondern auch den Mitmenschen gegenüber sollet ihr euren Glauben bekunden. Ihr sollet mich vor der Welt bekennen. Ihr sollet also für meinen Namen eintreten, vor aller Welt. Dann erst werdet ihr von mir, dem Vater, aufgenommen, wie ich es euch verheißen habe. Ich begnüge mich also nicht damit, dass ihr innerlich wohl an mich glaubet, dass ihr mich und mein Erlösungswerk nicht anzweifelt, dass ihr vielleicht mich auch anrufet, dass ich euch die Sünden vergeben möge. Denn ich fordere einen ganz lebendigen Glauben an mich. Und ein lebendiger Glaube kann nicht anders, als mich vor der Welt zu vertreten. Denn so wie der Mensch im lebendigen Glauben steht, wird er von innen angetrieben, ständig meiner zu gedenken in Jesus. Und dann wird auch sein Mund nicht schweigen können. Er wird überströmen vor innerer Dankbarkeit und Liebe zu mir, der ich im Menschen Jesus das Erlösungswerk vollbracht habe, um euch Menschen zu erretten aus der Nacht der Sünde. Und ich wusste sehr wohl, warum ich diese Worte gesprochen habe, denn ich wusste um die große geistige Not, die über alle Menschen kommt, die Jesus Christus nicht erkennen und anerkennen. Und in dieser Not müssen sich die Mitmenschen derer annehmen, um ihnen zu verhelfen zum Glauben an Jesus Christus. Und dazu ist es nötig, dass sie mich verkünden, dass sie sich zu mir in Jesus bekennen und nun auch laut Zeugnis ablegen für mich und meinen Namen. Was der Mensch innerlich erlebt, was ihn gedanklich bewegt, davon nimmt der Mitmensch keine Kenntnis. Er muss ganz offenkundig hingewiesen werden auf den göttlichen Erlöser. Und es kann dies am besten geschehen durch das Liebezeugnis derer, die ihn gefunden haben und die nun ihren lebendigen Glauben an mich dadurch beweisen, dass sie reden von meinem Barmherzigkeitswerk, dass sie vor allen Menschen offen eintreten für mich und meinen Namen, dass sie meinen Namen preisen und sich selbst als Anhänger Jesu Christi bezeichnen und auch die Mitmenschen für mich zu gewinnen suchen. Die Menschen wandeln auf dieser Erde, um endlich Befreiung zu finden aus der materiellen Form. Doch wie auch ihr Erdenwandel sei, er kann nicht zum Ziel führen ohne den göttlichen Erlöser Jesus Christus, weil ich in ihm das Werk der Erlösung vollbrachte und jeder, der erlöst werden will von seinen Fesseln, sich also an mich selbst in Jesus Christus wenden muss. Wer nun wahrhaft befreit ist, wer Erlösung gefunden hat durch ihn, der preiset auch laut seinen Namen. Er wird immer nur reden von ihm und seiner unermesslichen Liebetat. Er kann nicht anders, als seines Namens laut Erwähnung zu tun. Denn von ihm sind alle Banden abgefallen. Er ist frei von gegnerischer Gewalt. Er hat sich mir hingegeben in Jesus Christus. Und ein solcher Akt der Umwandlung wird nicht still und geheim vollzogen. Er ist allen Mitmenschen erkenntlich. Denn der Mund schweiget nicht, wo das Herz erfüllt ist von der Liebe und Gnade Jesu Christi. Und der Mensch bekennet ihn also vor aller Welt als seinen Retter und Erlöser, und er sucht auch die Mitmenschen zu ihm hinzuführen. Er verleugnet ihn nicht, auch wenn ihm selbst Gefahr droht, weil er weiß, dass auch jede Gefahr gebannt werden kann von dem einen, der Macht hat über Himmel und Erde, dessen Hauch genügt, alles zu vernichten, wie aber auch sein Wille genügt, das zum Leben aufersteht, was schon dem Tode verfallen war. Und wer zum Leben erweckt wurde, der fürchtet auch nicht den Tod. Er wird sich auch für mich und meinen Namen einsetzen, wenn die letzte Entscheidung gefordert wird. Doch er wird es tun aus Liebe zu mir, und darum werde ich ihn aufnehmen, weil er mich bekennet vor aller Welt. Amen.